Weihnachten ist das große Fest, das viele von uns zu Hause feiern. Ich habe mich die letzten Tage mit einigen Menschen unterhalten und viele haben zu mir gesagt, so mit leuchtenden Augen, ich fahre an Weihnachten nach Hause. Und meine Frage an dich wäre, was heißt es für dich eigentlich, zu Hause zu sein? Woran machst du das fest? Und mein Eindruck ist so, dass viele von uns das so an Details, an bestimmten Kleinigkeiten festmachen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was ich meine. Zum Beispiel dieser Moment, wenn du im Zug sitzt und in einen vertrauten Bahnhof einrollst und dann der Wagen hält und die Zugtüren so aufzischen und du aussteigst und auf dem Bahnsteig wartet ein Mensch, der dir sehr, sehr am Herzen liegt und er heißt dich mit offenen Armen willkommen. Das heißt es, zu Hause zu sein. Oder vielleicht ist es der Geruch einer bestimmten Teesorte, der so durch das Haus zieht. Oder es ist das Geschirr, dieses bestimmte Geschirr, was an Weihnachten auf dem Tisch steht und was in dir so bestimmte Kindheitserinnerungen weckt. Möglicherweise ist zu Hause der Ort, wo jemand für dich eingekauft hat, wo der ganze Kühlschrank schon gefüllt ist mit Dingen, die du gerne isst. Fleischsalat so, bei mir zum Beispiel. Und zwar nicht der billige vom Discounter, sondern der gute vom Schlachter. Zu Hause ist einfach der Ort, wo ich mich nicht erklären muss, wo ich sein darf, wie ich bin, wo ich, das macht sich ja auch oft an Kleinigkeiten fest, wo ich, wenn ich was brauche, einfach an den Schrank gehe und es mir nehme. Wenn ich Gast bin, dann frage ich vorher um Erlaubnis. Wenn ich zu Hause bin, dann nicht. Vielleicht ist Kirche sogar ein Stück für dich zu Hause. Vielleicht die Kirche, an der du heiligabends in den Gottesdienst gehst. Also diese Kirche hier, in der ich gerade bin, ist das für viele. Und in 2 Tagen feiern wir Weihnachten und ich werde dann den Leuten sagen, willkommen zu Hause. Und ich werde predigen an Weihnachten über einen Propheten aus der Bibel, Hesekiel. Und da fragen sich manche, okay, ein Prophet aus dem Alten Testament, Hesekiel, was hat der eigentlich mit Weihnachten zu tun? Er hat alles mit Weihnachten zu tun. Und Hesekiels Geschichte ist die Geschichte eines Heimatverlustes. Hesekiel hat sein Zuhause verloren. Damit ist er ganz nah beim Weihnachtsthema. Und zwar nicht nur Hesekiel alleine, sondern mit ihm viele, viele Israeliten. Hesekiel lebte ungefähr 600 Jahre vor Christus. Und im Jahr 587 hatte Nebukadnezar Jerusalem erobert und zerstört. Und er hatte einen großen Teil der Bevölkerung Jerusalems, vor allem der Oberschicht, deportiert nach Babylon ins Exil. Das ist einer der großen traumatischen Erlebnisse in der Geschichte Israels. Und ein Hintergrund, vor dem auch im Grunde die Weihnachtsgeschichte leuchtet. Israel hatte diesen Krieg verloren, Deportation und nicht nur das. Im Grunde fast das Schlimmste war, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Und der Tempel war für Israel nicht nur ein Gebäude, sondern es war der Ort, wo man Gott begegnet ist, wo die Herrlichkeit Gottes gewohnt hat. Das beschreiben die Propheten nahezu wortwörtlich so. Die Herrlichkeit Gottes wohnt im Tempel. Und nun hat Israel nicht nur das Zuhause verloren, Jerusalem, sondern irgendwie hatten sie auch Gott verloren. Der Tempel war zerstört. Und das ganze Buch Hesekiel ist ein großer Versuch, damit umzugehen. Und mitten hinein jetzt, in dieses ganze auch emotionale Durcheinander, das jemand wie Hesekiel erlebt, spricht Gott. Und ich lese euch einmal die Worte vor, die Gott spricht. Und die sind stark. Und man denkt auf den ersten Blick, was haben die mit Weihnachten zu tun? Alles. Ich lese. Gott spricht. Und mein Knecht David soll ihr König sein. Und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren. Und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Das ist jetzt Gottes großes Versprechen, was er mitten in das Chaos, was Israel erlebt, mitten in die Heimatlosigkeit, die Israel erlebt, hineinspricht. Gott sagt, ihr werdet eines Tages wieder zu Hause sein. Und nicht nur das, nicht nur ihr werdet zu Hause sein. Gott verspricht, ich werde selbst mit euch wohnen. Ich selbst will da sein. Etwas zugespitzt kann man sagen, ihr werdet die gleiche Postleitzahl haben wie ich, spricht Gott. Und was mich an dieser alten Verheißung bei Hesekiel so fasziniert ist, dass es hier um so viel mehr geht, als darum, dass Häuser wieder aufgebaut werden und dass der alte Tempel wieder aufgerichtet wird. Weil zu Hause ist mehr als das, zu Hause ist mehr als Steine. Und deshalb endet das Buch Hesekiel, das ist hochinteressant, mit einer 8 Kapitel langen Vision. Und zwar mit der Vision von einem ewigen Tempel. Und das sind starke Bilder. Das ist ein Tempel, den Hesekiel dort sieht, von dem aus Ströme des Wassers fließen um das ganze Land drumherum. Und das Wasser, das ist ja ein Symbol für das Leben. Also die Idee ist, Gott wird da sein. Gott wird bei seinen Menschen wohnen. Und das Leben wird fließen. Weil zu Hause mehr ist als Steine. Zu Hause ist am Ende Beziehung. Zu Hause ist da, wo Gott wohnt und ich bei ihm sein werde. Und Gott wird seinen Messias schicken, David, den wahren David, Jesus Christus. Und wenn er bei uns wohnt, werden wir zu Hause sein. Und wenn wir ehrlich sind, ist es am Ende doch genau das. Zu Hause zu sein, hängt doch nicht am Ende an Gebäuden, sondern es hängt an Beziehungen. Ich habe so die letzten Tage ein paar Leute interviewt und sie mal gefragt, hey, was macht es für dich eigentlich aus, zu Hause zu sein? Und die allermeisten haben mir gesagt, am Ende geht's nicht um Häuser, sondern um Menschen. Und dass ich Menschen um mich habe, die mich verstehen und in deren Gegenwart ich so sein kann, wie ich bin. Wenn das gegeben ist, dann bin ich zu Hause. Und hey, das ist doch der große Traum bei Hesekiel. Dass ich in der Gegenwart Gottes bin, der mich wirklich versteht, bis ins Kleinste, und ich bei ihm wohnen kann, in dem, der mich gemacht hat und darum in allem versteht. Zu Hause ist mehr, weiß Hesekiel. Und Hesekiel weiß, dass es in unserer Seele eine Sehnsucht nach einem Zuhause gibt, das kein Zuhause in dieser Welt ausfüllen kann. Vielleicht denkst du das auch manchmal, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, dass deine Seele unruhig ist und sie sehnt danach, endlich zu Hause sein. Und es gar nicht so leicht ist, dieses wahre Zuhause zu finden. Der Philosoph Martin Heidegger hat dafür mal einen starken Begriff geprägt. Er nannte es Unheimlichkeit. Dass die Seele ein Gefühl hat, nirgends in dieser Welt ganz zu Hause zu sein. Und das wertet nun überhaupt nicht die vielen kleinen Zuhauses ab, die wir uns bauen und dass es irgendwie cool ist, an Weihnachten diesen tollen Fleischsalat vom Fleischer zu essen. Kein bisschen. Das ist eine gute Sache, wenn wir in dieser Welt Orte haben, wo wir uns wohlfühlen. Aber es gibt sowas, und so würde ich es formulieren, es gibt sowas wie einen Sehnsuchtsüberschuss in der Seele. Und das ist der Punkt. Und möglicherweise, weil wir alle unter diesem Sehnsuchtsüberschuss in der Seele leiden, erklärt das auch zum Teil all den Druck und Stress, den wir uns an Weihnachten machen. Weil wir irgendwie doch versuchen, weil wir irgendwie doch glauben, dass wir hier schon das perfekte Zuhause schaffen können. Das, wo die Seele ganz zu Hause ist. Und an Weihnachten soll das spürbar und merkbar sein. Und das ist natürlich eigentlich das Rezept für eine Weihnachtskatastrophe. Weil Weihnachten immer nur ein Abglanz sein kann und die Weihnachtsfeste, die wir hier feiern, von dem wahren Zuhause, wo wir eines Tages bei unserem Gott selber sein werden. Und dann versuchen wir doch, das perfekte Zuhause zu schaffen. Und es eskaliert, und ihr kennt es vielleicht aus eigener Anschauung, die Person hat, wo wir zu Gast sind, an Weihnachten, wo wir zu Hause sind, hat den Kühlschrank gefüllt mit Dingen und sagt uns, das habe ich nur für dich eingekauft, weil das mochtest du doch immer so gern. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das immer so gerne mochte. Aber weil ich ja keinen Streit haben will, esse ich das natürlich in 2, 3 Portionen immer wieder. Oder wenn es dann in der Familien-WhatsApp-Gruppe hoch hergeht, kurz vor Weihnachten, und der große Streit ausbricht, ob wir die Bescherung jetzt um 5 oder um 4:15 machen. Was brauche ich für das perfekte Weihnachten? Weil sonst, wenn es eine Viertelstunde zu spät ist, geht ja der gesamte Zeitplan für diesen Abend durcheinander. Und naja. Und mitten hinein in unsere mehr oder weniger gelingenden Versuche, das perfekte Zuhause hier schon zu schaffen, kommt das echte Weihnachten. Gott wohnt bei dir. Das ist Weihnachten. Das ist die geniale Geschichte, dass das, wovon Hesekiel immer geträumt hat, das, wovon Hesekiel eine Ahnung hatte, was er geschaut hat, dass das in Jesus Wirklichkeit wird. Gott wird Mensch. In diesem Jesus, in diesem Kind in der Krippe. Und er tut es mit einem Ziel, um bei dir zu wohnen. Gott tauscht, er tauscht die Herrlichkeit des Himmels, das perfekte Zuhause des Himmels, in einen Stall ein. Warum gibt Gott das beste Zuhause, was man haben könnte, auf, gegen einen Stall? Weil er dann bei dir wohnen kann. Und da will er hin, zu dir, um bei dir zu sein. Es gibt einen berühmten Weihnachtstext aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses wohnte unter uns, das drückt es aus, dass Gott zu uns kommt, um uns zu wohnen. Aber eigentlich ist die wörtliche Übersetzung dieses Verses: und das Wort ward Fleisch und tempelte unter uns. Weil das ist ja das, wovon Hesekiel geträumt hat, ne? Dass der wahre Tempel Gottes wieder bei den Menschen sein wird. Dass das das Versprechen Gottes ist. Ich habe den Text vorhin gelesen. Und dieses Versprechen, dass der wahre Tempel Gottes, die Gegenwart Gottes bei den Menschen sein wird, das wird in Jesus Christus wahr. Der Tempel Gottes. Gott wohnt bei seinen Menschen in Jesus Christus. Und das kann man natürlich sagen, okay, das war vor 2000 Jahren so. Das haben vielleicht die Hirten an Weihnachten erlebt, das haben die heiligen drei Könige erlebt, das haben die vielen Menschen erlebt, die Jesus begegnet sind, als Jesus als Wanderprediger unterwegs war. Aber was ist mit mir? Und ich denke, das ist doch die Botschaft von uns Christen, dass das nicht nur stimmt für die Menschen von vor 2000 Jahren, sondern dass das auch für uns heute stimmt. Dass dieser Jesus bei dir lebt, dass das seine große Einladung an dich ist, dass er sagt, hey, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du dein Leben in meiner Gegenwart verbringst. Und dann wird deine Seele zu Hause sein, bei mir. Und dann wird immer noch ein bisschen was von diesem Sehnsuchtsüberschuss da sein. Und der wird erst ganz aufhören, wenn wir in der Ewigkeit ganz bei ihm wohnen werden. Aber wenn du in diesem Leben schon mit Jesus lebst, kommt deine Seele nach Hause. Und das ist wirklich Weihnachten. Und dann glaube ich auch, können wir ein bisschen entspannter mit all den Reibereien so umgehen, mit denen wir uns so an den Weihnachtstagen gegenseitig auch das Leben manchmal schwer machen, weil ich dann doch nicht so viel Fleischsalat esse, wie vielleicht jemand anders es für mich geträumt hat, weil ich inzwischen gar keinen Fleischsalat mehr mag. Es ist dann auch nicht so wichtig, weil das Zuhause daran nicht hängt. Das Zuhause hängt an diesem Jesus, der für mich in die Welt gekommen ist, der alles aufgegeben hat, um mich nach Hause zurückzuholen. Es gibt dieses schöne Weihnachtslied, das wir jedes Jahr Heiligabend singen. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heute, nicht nur vor 2000 Jahren, heute schleust auf das Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. So das Bild der offenen Tür, die weit offen steht, die Tür nach Hause. Und das, ihr Lieben, das möchte ich, dass ihr dieses Jahr an Weihnachten fest vor Augen habt, dass die Türen nach Hause weit offen stehen. Und von dieser Tür steht Jesus Christus selbst und sagt: Komm herein, schön, dass du da bist. Willkommen zu Hause. Frohe Weihnachten.